und fragt sie, ob sie mithelfen wollen, dieses Land vor der Bedrohung der Invasion zu schützen. Wir wissen doch, was die wollen. Die wollen weiße Kinder und Schwarze in den Schmelztiegel der Integration werfen. Und was wir dann kriegen, sind nichts weiter als Mulatten, eine neue Mischrasse. Beide Rassen werden durch diese Entwicklung zerstört werden. Und ich, so wahr mir Gott helfe, will lieber sterben, als nur einen Zentimeter zurückzuweichen gegen solche Entwicklungen. Rassenschande! Ich auf der Straße, ich blieb beim Unterstehen. Denn was ich dann erblickte, hatte ich noch nie gesehen. Ein Chineser Neger mit Indianer und der Papa, und ein Kamerabar. Schande, Schande, Rasse, Schande, fremde Blutet unserm Lande. Deutsche Frau hat ein Blut herein, denn unsere Kinder sollen nicht sein. Deutsche Frau hat ein Blut herein, denn was Tage dürfen nicht sein. Ich ging langsam weiter, doch ich war nicht allein, denn vor mir auf der Straße liegt so weit und ein Schwein. An seiner rechten Hand hier gerne deutsche Frau. Ich spuckte ihr ins Gesicht und schlug in alle Frau. Schande, Schande, Rasse, Schande, fremdes Blut in unserm Lande. Deutsche Frau hat ein Bluterei, denn das mit Kinder soll es nicht sein. Deutsche Frau hat ein Bluterei, denn was Daune dürfen nicht sein. Es war mir einerlei, für mich sind die Kussullen. Ich lachte laut dabei, denn Adolf hat die Lehre, ist das, was nur nicht zählt. Und weißes reines Blut, ist das, was man schon fehlt. Schande, Schande, Schande, fremde Blut in unserm Lande. Deutsche Frau hat ein Bluterei, denn deutsche Kinder sollen nicht sein. Weiße Frau hat ein Bluterei, denn Bastarde dürfen nicht sein.